Die koreanische Schülerin Ma Sina belegte auf dem 24. Internationalen Chopin-Pianisten-Wettbewerb der Junioren den ersten Platz. An dem Wettbewerb, der vom 19. bis zum 22. Mai in der polnischen Stadt Chaparunia stattfand, nahmen über 50 herausragende junge Klavierspieler aus 20 Ländern, darunter der TVRK Russland, Polen und Deutschland teil. Der Wettkampf verlief nach dem Alter in drei Klassen geteilt. Masina gewann in der Klasse B den Preis für den ersten Platz, den Bestspielerpreis des Wettbewerbes, den Bestspielerpreis für das Chopin-Werk Masuruka von der ungarischen Georg-Perenz-Stiftung und weitere, die den besten Teilnehmern verliehen wurden, und bekam die Einladung für einen internationalen Pianistenwettbewerb und für ein Klavierschaukonzert in Moskau und Budapest. Auch das koreanische Mädchen Han Suryo vom Kindergarten Gyeongsang erhielt nach seinem internationalen Debüt in diesem Wettbewerb in der Klasse A den Preis für den zweiten Platz und den Preis von der Stiftung des Chopin-Kunstzentrums.